Kundgabe 5813. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.11.1953. Alles beweiset nur Gottes Liebe. Worte der Liebe nur sind es, die ich zu euch rede. Denn auch, so ich euch das Gericht ankündige, bewegt mich die Liebe dazu, weil ich euch nur warnen und mahnen will, weil ich die Gefahr für einen jeden Einzelnen von euch abwenden möchte, der ihr aber entgegengehet, weil der Tag des Endes nahe ist. Immer nur veranlasst mich meine Liebe dazu, mich euch Menschen zu offenbaren. Immer nur bezwecken meine Offenbarungen eure Rettung. Und immer nur will ich Licht in das Dunkel strahlen lassen, auf das ihr Menschen den rechten Weg findet und ihn betretet. Wohl sehe ich die Sündhaftigkeit und das weltliche Treiben der Menschen. Wohl erkenne ich die Lieblosigkeit und den gottlosen Lebenswandel. Und ich könnte wahrlich als Richter zu euch reden und euch unbarmherzig Vergeltung ankünden. Doch mich erbarmen die Menschen, die mein Gegner in der Gewalt hat und die in ihrer Blindheit irre gehen und nicht wissen, welch schreckliches Los sie erwartet, wenn sie den gleichen Weg verfolgen und sich nicht warnen lassen. Die Liebe des Vaters zu seinen Kindern achtet nicht deren Sünden, sondern suchet sie zu retten, zu befreien aus der Gewalt dessen, der sein Feind ist. Und so auch möchte ich meinem Gegner noch die Opfer entreißen in letzter Stunde. Und darum offenbare ich mich, dass die Menschen dorthin schauen, von wo meine Stimme ertönt, und ablassen von ihm, dass sie sich mir zuwenden, meiner Stimme achten und umkehren, zurück zu mir, der ich ihnen ein seliges Los bereiten möchte, wenn sie nur ihren Widerstand gegen mich aufgeben. Es ist immer nur Liebe, was von mir zeuget, wenngleich es oft nicht als solche erkannt wird. Dass am Tage des Gerichtes meine Gerechtigkeit hervortritt, ist ewiges Gesetz, schaltet aber dennoch nicht meine Liebe aus. Denn auch dann vollzieht sich ein Erbarmungsakt an dem Geistigen, das ich während des Erdenlebens nicht gewinnen konnte. Denn ich ergreife es wieder, um es den Händen meines Gegners zu entreißen. Ich nehme ihm die Macht darüber, ich nehme es gefangen, um es einmal zu erlösen von ihm. Meine Liebe lässt nichts auf ewig verloren gehen, und meine Liebe gibt nichts auf, auch wenn es mir noch widersteht und meinem Gegner zugewandt ist. Und meine Liebe erreicht auch einmal das Ziel, alle meine Geschöpfe zurückzugewinnen. Denn was aus meiner Liebe einstmals hervorgegangen ist, das wird auch ewiglich in meiner Liebe verbleiben. Amen.